bald wieder, nie wieder hinaus. Junge, komm wieder, bald wieder nach Haus. Junge, bald wieder, nie wieder hinaus. Gesorgen um dich. Gesorgen um dich. Wieder hinauf, wir sollen! Wir sollen!